Kundgabe 2768. Empfangen durch Bertha Dudde am 7. und 8.6.1943. Bedeutung des Kreuzestodes Jesu und Folgen der Ablehnung. Für die gesamte Menschheit ist Jesus Christus gestorben am Kreuz. Und diesen Kreuzestod will die Menschheit als eine Bagatelle hinstellen, als ein Vollstreckungsurteil an einem Volksaufwiegler oder auch als eine Legende, die gänzlich unwahrscheinlich ist. Und darum berauben die Menschen sich selbst jeglichen Anrechtes auf die Barmherzigkeit Gottes. Denn sie erkennen das größte Werk der Barmherzigkeit nicht an. Folglich kann sich ihnen gegenüber auch die Barmherzigkeit Gottes nicht äußern. Und so wird der Wille schwach bleiben. Der Gegner Gottes bemüht sich, den Willen der Menschen sich selbst zu unterwerfen. Das heißt, es wird der Mensch nicht die Kraft haben, sich diesem Einfluss zu entziehen, so er das Erlösungswerk Christi nicht anerkennt. Das Opfer, das Jesus für die Menschheit gebracht hat, kann nie und nimmer von dieser entwertet werden. Versuchen es die Menschen aber, das Erlösungswerk Christi herabzusetzen oder gänzlich zu verwerfen, so sind sie gleichen Geistes wie die Menschen zur Zeit Jesu auf Erden. Und also müssen sie auch die gleichen Folgen tragen. Sie müssen sich auf eine große Zerstörung gefasst machen, die auch das Los derer war, die Jesus Christus auf Erden anfeindeten, die ihn nicht anerkannten als Gottes Sohn und Erlöser der Welt. Denn jene Menschen waren Anhänger des Satans. Sie ließen sich von diesem so beeinflussen, dass sie alles anfeindeten, was für Jesus Christus zeugte, um diesen unmöglich zu machen und seine geistigen Erfolge zu unterbinden. Und es strebt die Menschheit nun die Vernichtung dessen an, was noch von jener Zeit zeugt, da Jesus auf Erden wandelte. Und im gleichen Verhältnis bedeutet dies ein Chaos, wie das damals der Fall war. Und geistig und körperlich wird sich dieses Chaos auswirken in einer totalen Vernichtung, die menschlicher Wille nicht mehr abwenden kann. Der Kreuzestod Christi war das Einzige, was noch auf Erden das Denken der Menschen ändern konnte. Das heißt, der schwache Wille des Menschen wurde durch das Opfer, das Jesus Christus den Menschen brachte, gestärkt, so dass er nun dem Begehren des Widersachers Standfestigkeit entgegensetzen konnte, ohne von ihm überwältigt werden zu können. Das Bekennen zu Gott in Jesus Christus ist also gleichzeitig die sicherste Gewähr dafür, dass sich der Mensch löset vom Widersacher. Einen verstärkten Willen hat Jesus Christus durch seinen Kreuzestod den Menschen erworben. Der Mensch aber kann sonst diesen Willen nicht aufbringen, weil er ohne Jesus Christus noch in der Gewalt des Gegners von Gott ist und seine Kraft zu gering ist, um sich daraus befreien zu können. Und daher ist das Vorhaben der Welt, Christus abzuleugnen, überaus bedeutungsvoll. Wird doch die Kraft zum Widerstand immer geringer und der Einfluss des Gegners von Gott immer stärker. Und daher wird auch das Gebaren der Menschheit immer größere Lieblosigkeit verraten, weil solche die Auswirkung jenen Einflusses ist, dem nur der Tod Christi am Kreuz entgegengesetzt werden kann, um ihn unschädlich zu machen. Die Seelen der Menschen sind in größter Gefahr, denn sie werden versagen, wenn es gilt, Jesus Christus zu bekennen vor der Welt. Der Glaube an den Kreuzestod Christi allein macht die Menschen dazu fähig, denn dann ist ihr Wille von einer solchen Stärke, dass er jeden Widerstand überwindet. Und diese Stärke des Willens hat Jesus Christus den Menschen erkauft durch seinen Tod am Kreuz. Er hat sie erlöst aus der Gebundenheit durch den Widersacher, so wie sie nur an ihn glauben. Amen.